Eine völlig andere Bedeutung hat dieses Klappern, das fast ein wenig an fernes Maschinengewehrfeuer erinnert. Es ist aber ein friedliches Geräusch und wird vom Schuhschnabel hervorgebracht, wenn er seinen Wärter begrüßt. Der Schuhschnabel ist einer der seltsamsten Vögel aus dem Verwandtschaftskreis der Störche, Reiher und Hammerköpfe. Als ein stelzbeiniger Bewohner der unermesslichen Papyrussümpfe zwischen Weißem Nil und Kongo ist er auch bei uns im Afrika-Haus untergebracht. Wie in seinem natürlichen Lebensraum, so steht der Schuhschnabel in seinem Zürcher Bambusdschungel oft stundenlang völlig unbeweglich wie eine Statue, sodass manche Besucher glauben, wir hätten einen ausgestopften Abu Makub aufgestellt. So heißt der seltene Vogel in seiner Heimat. Abu Makub bedeutet eigentlich Vater des Schuhs. In allen Sprachen nimmt der Name dieses ungewöhnlichen Vogels Bezug auf seinen gewaltigen Schnabel, der einem orientalischen Schuh gleicht. Mit diesem Riesenschnabel vermag der stahlblaue Stelzvogel zu klappern und verrät dadurch seine nahe Verwandtschaft zu den Störchen. Es gibt ja nur ganz wenige Vögel, die ihren Schnabel zum Erzeugen von Geräuschen benutzen, indem sie die beiden Hälften kastagnettenartig aufeinanderschlagen. Aber auch mit den Reihern ist der Schuhschnabel verwandt. Das kann man weniger gut hören, aber sehen, wenn der majestätische Vogel ein Bad nimmt. Dann hinterlässt er auf der Oberfläche eine feine Puderschicht. Diese stammt von den sogenannten Puderdunen, merkwürdigen Federn, die in staubfeinen Puder zerfallen und wie Talgpuder wasserabweisend sind, sodass sie eine Trockenhaltung des Vogelkörpers bewirken.